Das Podcast-Versuchslabor. Tja, scheinbar scheint die Aufnahme zu laufen. Ein neues Spielzeug, ein MP3-Player. Was steht drauf? AGB Tech 8 GB M07 ohne Brille vorgelesen. Ja, schauen wir doch mal, was das Ding kann. Angeblich soll es nämlich aufnehmen können. Ich weiß aber leider nicht genau, wo sich das Mikrofon befindet. Aber ich spreche mal jetzt daran, wo der Lautsprecher ist. Das sind die einzigen Öffnungen, die so ausschauen, als wenn das Schall reingehen könnte und raus. Naja, werden wir dann sehen. Passt eigentlich ganz gut, ne, zum wie heißt es heute? Wie klingt dein Tag? Weil ich denke, ich mache das dann auch gleich mal hier draußen. Ne? Ist gerade ein bisschen Pause auf Arbeit und dann schauen wir mal. Ja, warum kauft man sowas? Das kauft man, weil Kinder auf Klassenfahrt gehen und kein Handy erlaubt ist. Aber es sind Geräte erlaubt, die Musik wiedergeben können. So, deswegen war A wichtig, dass das Ding stabil ist. Das ist es, weil es ist tatsächlich aus Metall. Und es hat einen integrierten Lautsprecher, das ist auch wichtig, damit die Mädels dann im Zimmer auch zusammen was hören können. Ja, deswegen habe ich das Ding jetzt mal hier heute mitgenommen auf die Arbeit, dass ich so die grundlegenden Funktionen wenigstens schon mal beherrsche, bevor ich das dann später dann der Tochter mal in die Hand drücke, damit die damit glücklich wird, hoffentlich. Ja, angeblich kann man damit auch Videos abspielen, das wird aber wahrscheinlich wieder irgend so ein Format sein, was kein anderes Aufnahmegerät kann. Das muss ich aber noch schauen. MP4 wäre natürlich cool, aber wir werden es sehen. Heißt es MP4? Nee, M4A. Egal, ihr wisst schon. So, da, wo die meisten Filme jetzt dann so dahergeschlupft kommen. Ja, für mich natürlich interessant, dass man aufnehmen kann. Das ist immer cool. Hallo. Hallo. Oh, kommt der ein oder andere vorbeigeschlumpft. Das ist nun mal so. Gut. Ja, bin ich gespannt. Macht auf jeden Fall guten Eindruck. Schaut unheimlich stabil aus. Fühlt sich auch stabil an. Muss ich sagen, ist ungefähr, ja, Größe her, ja, wie ein Feuerzeug. So, die Ecke. Und das Display ist erstaunlich gut zu lesen, sogar für mich ohne Brille. Bin ich ganz begeistert. Ja, das wäre eigentlich mal so ein kleiner Test. Ich bin dann gespannt, ob das klingt und ob man das dann auch gebrauchen kann. Ich habe jetzt mal gewählt Wave-Format. Stimmt, das kann man nämlich auswählen, in welchem Format man aufnehmen will. MP3 oder Wave. Ich mache natürlich Wave. Das wird ja wohl die 8 GB interner Speicher hier packen. Achso, wichtig ist noch, man kann auch noch eine Micro-SD-Karte mit reinpömpeln. Bis zu, glaube ich, 32 GB kann das Ding verarbeiten. Ja, das ist an Musik ist das schon einiges, sage ich mal, im MP3-Format, wenn man das Ding voll hat. Da kann man bestimmt auch das ein oder andere Hörbuch mitnehmen. Ja, das probiere ich dann aus. In erster Linie geht es mal darum, dass die Tochter was hat für die Klassenfahrt. Gut, dann hören wir mal rein und mal gucken, vielleicht melde ich mich später nochmal. Ja, ich glaube, das war ganz lustig, ne? Für was eigentlich zum Abspielen gedacht ist von Musik und von vielleicht Büchern oder was auch immer. Ja, meines klar ist jetzt nicht die High-End-Qualität oder so, aber lustig. Ich finde es immer lustig, wenn man auf Sachen auch was aufnehmen kann. Das wisst ihr. Das muss ich immer gleich ausprobieren. Ja, hab's jetzt selbst gehört. Also ich werde dann dieses File dann noch durch Auphonic jagen. Ich jag ja immer die ganze Folge noch da durch. Mal gucken, ob sich da noch was tut. Ansonsten mache ich mit dem mal nichts. Das nehme ich jetzt so, wie es ist. Auch beim Schneiden lasse ich das mal einfach so 1:1, wie es jetzt da aufgenommen wurde. Ja, vielleicht ein bisschen vorn und hinten das wegschneiden. Das kennt er, wie das geht. Jo, ansonsten wird mein Tag heute hier auf der Arbeit nicht weiter interessant klingen, weil es ist ja immer dasselbe, das wisst ihr ja, ne? Bisschen tippen und ein bisschen irgendwo rumklicken. Ja, das war's dann eigentlich, ne? So geräuschetechnisch ist ja der Job des Programmierers jetzt nicht so gerade ein Kleinod, wo sich was draus machen lässt. Ja, und S-Bahn, ja, Ich glaube, das Thema S-Bahn haben wir durch, ne? Entsprechende Folge gibt's irgendwo in diesem Feed. Wer S-Bahn-Geräusche braucht, kann sich das dann gerne anhören. Jo, in dem Sinne, heute ist Donnerstag. Das heißt, so gegen 19 Uhr werde ich mich auf dem Teamspeak-Server der BOT-WG einloggen und dann wie immer so die erste halbe Stunde, 20 Minuten bei der Cache-Frequenz dabei sein. Und ja, Muggel-Story ist fertig, habe ich gestern schon fertig gekriegt. Da habe ich auch ein neues Spielzeug. Das werde ich aber hier separat nochmal, glaube ich, dann mal was mit aufnehmen. Also die nächste Folge Versuchslabor, wenn es nicht gerade wieder irgendwas ist, was unterwegs ist, werde ich dann mit dem Behringer Mikrofon mal aufnehmen. Die Muggel-Story ist schon damit aufgenommen, aber wenn dann noch durch die Teamspeak durchgeht, hört man dann natürlich nicht so gut. Naja, könnte man auf dem in dem Podcast hören, ne? Muggel-Story hat ja einen eigenen Podcast auch unter der Karl-Backstein-Seite. Da gibt's ja die ganzen Folgen. Ja, also ich habe mir das gestern schon mal angehört, bin da recht zufrieden mit. Ich werde dann auch mal verraten, was das für ein Mikrofon ist dann und was das kostet. Ne? Das ist nämlich gar nicht so teuer, wie es ausschaut, aber schaut stabil aus. War eine Empfehlung von einem Musikkollegen, Behringer Mikrofon. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie das Ding heißt, sonst könnte ich es jetzt schon sagen. Vielleicht schreibe ich es schon mal unten rein. Irgendwas Ultravox 8500 oder so. Das ist aber jetzt nur aus der Erinnerung raus, weil das kann ich jetzt, glaube ich, auch nirgendwo auf die Schnelle nachschlagen. Oder kann ich, warte mal, wenn Amazon so eine Bestellbestätigung oder irgendwas geschickt hat. Nee, habe ich nicht mehr. Gestern meinen Posteingang aufgeräumt, habe ich alles rausgeschmissen von Amazon. Das brauchst du ja nicht mehr, die ganzen, ihre Sendung wurde entgegengenommen und wurde, und hast du nicht gesehen, das muss man ja nicht aufbewahren bis in alle Ewigkeit. Mal gucken, ob hier mal was geht. Ja, gibt's doch mal ein bisschen Tippgeräusche wenigstens. So, Amazon.de, die Amazone. Dann schauen wir doch mal mein Konto. Und nee, das dauert. Meine Bestellungen. So, und das Rädchen oben dreht sich. Wollen wir auch noch anmelden? Das machen wir doch auch noch. So. Dumm die dumm Pausenmusik einspielen. Dim dim dumm die dumm. Dumm die dumm die dumm die dumm. Ja, da haben wir den Behringer Ultra Voice XM 8500 dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik. Ja. Damit machen wir die nächste Folge hier vom Versuchslabor. Dann hört ihr das auch mal. Gut. Dann würde ich sagen, bis dahin. Ihr wisst es sowieso. Passt auf euch auf. Servus, der Klaus.